Siebtes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Aufs Äußerste erregt und verstört kam der Propst heim. Da das Fest beim Polizeichef so lange dauerte, hatte die daheimgebliebene Natalia Nikolaevna wieder ihre sonstige Gewohnheit, die Heimkehr ihres Gatten nicht abgewartet und sich zu Bett gelegt, die Tür nach ihrem Schlafzimmer aber offen gelassen. Sie wollte durchaus aufwachen, wenn ihr Mann zurückkehrte. Der Barossa wusste, was die offene Türe zu bedeuten hatte, und rief beim Eintreten seine Frau beim Namen. Sie erwachte und erwiderte seinen Gruß. »Du schläfst nicht?« »Nein, Liebster, Savelisch Tschefimitsch, ich schlafe nicht.« »Das ist gut, ich möchte mit dir reden.« Der Alte setzte sich auf den Bettrand und erzählte seiner Gattin das Gespräch mit dem Adelsmarschall und beklagte sich, wie gleichgültig alle sich zu der immer mehr in Russland aufkommenden Anschauung verhalten, dass sich ein gebildeter Mensch des Glaubens schämen müsse. Er drückte ihr seine Befürchtungen aus, dass die guten Sitten und die hohen Ideale in Verfall geraten könnten, ja müssten. Natalia Nikolaevna unterbrach ihn mit keiner Silbe, denn er sprach mit einem Freimut, wie er ihn sonst nirgendwo hätte zum Ausdruck bringen dürfen. »Und denke dir, Natascha«, schloss er, als er bemerkte, dass der Morgen graute und sein Kanarienvögelchen eben erwacht, den Schnabel zu wetzen begann. »Denke dir, meine liebe Alte, dass er, der Duganow, keines meiner Worte widerlegen konnte, dass er mir in allem Recht gab, dass er selbst zugestand, wir stünden, wie die selige Marfa Andreevna mal sagte, gleich Schnepfen im Sumpf. Der Schwanz ist zu lang und der Schnabel ist zu lang und so wackeln wir hin und her. Ziehen wir den Schnabel heraus, bleibt der Schwanz stecken. Ziehen wir den Schwanz heraus, steckt der Schnabel im Sumpf. Das alles gab er zu, aber von der seelischen Erregung, die man in einer solchen Lage doch empfinden müsste, ließ er nichts merken. Oh, diese entsetzliche Gleichgültigkeit!« Natalia Nikolaevna schwieg. »Zu guter Letzt nannte mich noch einen Maniak. Sage bitte selbst, wieso und warum verdiene ich diesen Namen?« Savili stempfte die Stimme. »Mich nennt er einen Maniak. Und er selbst sagt, ich meinte, alles, worauf ich hingewiesen hätte, seien vielleicht Kleinigkeiten, aber trotzdem so bezeichnend für den in unserer Gesellschaft herrschenden Geist. Und wenn wir jetzt mit diesen Kleinigkeiten nicht fertig würden, wie sollen es unsere Machthaber werden, nachdem alles erstmal groß gewachsen ist? Er antwortete mir in seinem mir so verhassten spöttischen Tone, den wir Russen so gern anschlagen, mit einer Anekdote, die sehr gut passte und die ich aus Rücksicht auf mein Amt nur dir erzählen kann. Ein Offizier kam einst in ein Quartier, wo er im Nebenzimmer ein wunderschönes Mädchen entdeckte. Er war von ihr so entzückt, dass er, wie das im Regiment Brauch ist, seinen Burschen rief und ihn fragte, wie könnte ich wohl die Bekanntschaft dieser Schönen machen? Der Bursche überlegte und da er im Begriff war, Kohlen in den Samowar zu legen, rief er plötzlich, »Hier riecht's nach Rauch!« Der Offizier sprang auf und stürzte in das Zimmer seiner Nachbarin. »Meine Gnädige, hier bei Ihnen riecht es nach Rauch! Ich komme, Sie und Ihre Schönheit aus dem Feuer zu retten!« Auf diese Weise machte er die gewünschte Bekanntschaft. Der Bursche aber erhielt ein Geldgeschenk und einen Schnaps. Als der Frauenjäger nach einiger Zeit in ein neues Quartier kam, wo er ebenfalls eine schöne Dame entdeckte, jedoch nicht nebenan, sondern im gegenüberliegenden Hause, sagte er wieder zu seinem Burschen, »Verhilf mir zu ihrer Bekanntschaft!« Der bewusste nichts anderes zu antworten als sein altes »Hier riecht's nach Rauch!« Daher erkannte der Offizier, dass er sich zu Unrecht auf den Verstand seines Helfers verlassen hatte und die erwünschte Bekanntschaft durch ihn nicht machen konnte. Jetzt merke, was das für ein Gleichnis ergibt. Bei uns geziemt es sich für einen aufgeklärten Mann, dass er ungläubig sei, seines Vaterlandes spotte, die Menschen verachte, die Heiligkeit der Familienbande nicht gelten lasse, in seinen Mitteln nicht wählerisch sei. Jene Schöne jedoch, die äußere Zivilisation, haben wir leicht gewonnen. Allein jetzt gilt es, eine andere Schöne kennenzulernen. Jetzt, wo wir geistige Selbstständigkeit zeigen sollen. Aber da sitzt die Schöne drüben am Fenster. Und die Frage ist, wie kriegen wir sie? Da sehen wir uns wohl und seufzen. Ach, wie könnten wir am leichtesten ihre Bekanntschaft machen? Aber der ungeschickte Bursche weiß darauf nichts zu sagen, als ihr riecht's nach Rauch. Doch was nützt es uns, wenn es nach Rauch riecht? Ja, sagte Natalia Nikolaevna und seufzte. Das ist es eben. Begreifst du es auch? Wer ist denn nun der Maniak? Ich, der ich alles klar sehe und mich deswegen beunruhige, oder jene, denen es ebenso klar ist, die sich aber den Kopf nicht weiter drüber zerbrechen? Wir kommen noch so durch und hinterher mag's gehen, wie es will. Heißt das nicht, es riecht nach Rauch, nicht wahr, meine Liebe? Ja, Liebster, das Mädel stellt wohl den Samovar auf, sagte Natalia Nikolaevna mit schläfriger Stimme. Da begriff der Barroso, dass er die ganze Zeit in die Luft gesprochen hatte, die keine Ohren für ihn hatte, und er senkte lächelnd sein weißhaariges Haupt. Er gedachte der Worte, die einst die verstorbene Bojarin Marfa Pladomassowa zu ihm gesprochen hatte. Und du bist denn nicht einsam? Was sagt denn das, dass du eine gute Frau hast, die dich liebt? Was dich quält, wird sie doch nicht verstehen. Und so ist jeder, der weiter sieht als sein Bruder, einsam inmitten der Seinigen. Ja, einsam, unsagbar einsam, flüsterte der Alte. Und es ist am stärksten zu fühlen, wenn man am innigsten verlangt, es nicht zu sein. Denn mag ich nun ein Maniak sein oder nicht? Ich habe beschlossen, das nicht länger zu dulden. Und was ich beschlossen, das vollbringe ich auch. Leise stand der Alte vom Bette auf, um die Schlafende nicht zu stören. Segnete sie mit dem Zeichen des Kreuzes, stopfte dann seine Pfeife und ging in den Hof hinaus, um sich vor dem Hause niederzusetzen. Ende des 7. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.